wenn ihr gleich irgendwie so ein Gepolter und Gerümpel da hinten aus dem Areal hört, keine Sorge, das ist nur meine Agentin, die gerade versucht, die Duschwanne abzumontieren. Dann alle seine Richtigkeit. Ich sammle Duschwannen. Ich finde Duschwannen faszinierend. Ich will irgendwann der Mensch sein mit den meisten Duschwannen auf der ganzen weiten Welt. Ich höre erst auf damit, wenn ich mit meinen Duschwannen im Guinness-Buch der Rekorde stehe, okay? Dieser komische Guinness-Buch der Rekorde-Spinner. Das ist ein ganz komischer Schlag, Leute. Naja, ich bin zufällig der Mensch, der sich die meisten Wäscheklammern auf der Welt ins Gesicht machen kann, okay? Pass mal vielleicht ein bisschen auf, wie du mit mir redest. Bin jetzt schon bei 408. Okay. Whatever, man. Dankeschön, ich mach jetzt einfach mal einen Cut. Okay, da muss er einfach mal. Generation Gag. Das komplette Video jetzt im 1Live YouTube-Channel. 1Live. Ist das Ding on? Word. So what, we get drunk. So what, we don't sleep. We're just having fun. We don't care who sees. So what, we go out. Let me get a lighter. That's how it's supposed to be. Young and wild. Keep that in there. And free. What? I keep them rolled up, sagging my pants, not caring what I show. Keep it real, if you don't know me, keep it playing with my bros. It look clean, don't it? Watched it the other day, watch how you lean on it. Keep me some 501 jeans on it, roll up bigger than King Kong's fingers and burn them things down to they stingers. You a class clown, and if I skip for the day, I'm with your chick smoking gray. You know what? It's like I'm 17 again, peach fuzz on my face. Looking on the case, trying to find a hella taste. Oh my God, I'm on the chase. Chevy, it's getting kinda heavy, irrelevant. Selling it, dipping away. Time keeps slipping away. Zipping the safe, flipping for pay. Tipping like I'm dripping in paint. Up front, folk, like a leaf, I put the in the chain. So what, we get drunk. So what, we don't sleep. We're just having fun. We don't care who sees. So what, we go out. That's how it's supposed to be. Living young. Care. Long as me and my team in here, it's gonna be some green in the air. Tell them Mac. Blowing everywhere we going, and now you knowin' when I step right up. Get my lighter so I can light up. That's how it should be done. Soon as you thinkin' you're down, find how to turn things around. Now things are looking up. From the ground up, pound up, this Taylor gang. So turn my sound up and mount up and do my thing. Now I'm chillin', fresh out of class, feeling like I'm on my own and I could probably own a building. Got my own car, no job, no children. Had a science project, me and Matt killed it. THC, MAC, DEV, HD3. It's me, this is us. We gon' fuss and we gon' fight and we gon' roll and live on. So what, we get drunk. So what, we don't sleep. We're just having fun. We don't care who sees. So what, we go out. That's how it's supposed to be. Living young and wild and free. Yeah, roll one, smoke one. When you live like this, you're supposed to party. Roll one, smoke one, and we all just having fun. So we just roll one, smoke one. When you live like this, you're supposed to party. Roll one, smoke one, and we all just having fun. Mit Benny Bauerdick. Von Tag 1 zusammengekettet, hatte ich nie eine Wahl. Dein impulsives Wesen, manchmal Glück, manchmal Qual. Du gibst dich unbetont einfach, dann wieder so kompliziert. Und so oft ich's auch glaube, werd ich dich nie ganz kapieren. Hey, hey, hey. Und egal wie du warst, ohne dich wär ich nicht. Hey, hey, hey. Und egal wie du bist, bleibst du das Größte für mich. Zu wenigen verehrt. Für Lemmy warst du ne Bitch, für die meisten kein Wunschkonzert. Und jeder, der denkt, dich zu kennen, erzählt mir Geschichten von dir. weiß, auch wenn sie's grad glauben, werden sie dich nie ganz kapieren. Hey, hey, hey, und egal wie du warst, ohne dich wär ich nicht. Hey, hey, hey, und egal wie du bist, bleibst du das Größte für mich. Hey, hey, hey, und egal wie du wirst, du weißt, ich folge dir blind, denn was mir bleibt, nur mich, ohne dich bin ich nicht. Gibt es denn wirklich bei dir? Geh die Wege zu oft allein. Ich vermute mein Glück in der Ferne, doch hol es nie wirklich ein. Du bist so unmessbar wertvoll, merken's erst, wenn dich jemand verliert. Du bist so oft gut zu mir, doch Leben, wie bin ich zu dir? Hey, hey, hey, Leben, wie bin ich zu dir? Yeah. 20 nach 6 ist es. Guten Morgen, hier ist eins live. Sag mal, würdet ihr ein Portemonnaie behalten oder zurückgeben, wenn ihr das auf der Straße oder irgendwie in der Bahn oder so finden würdet? Hey, ich weiß nicht. Ich denke die ganze Zeit gerade so, stell euch mal vor, da sind irgendwie 500 Euro drin. Ah, so 5 so grüne Scheinchen. Sag mal, da würde ich aber ehrlich gesagt, glaube ich, dreimal überlegen. Ich weiß nicht, es gibt eine aktuelle Studie, in der steht, je mehr Geld in einem Portemonnaie ist, was man eben so auf der Straße findet, desto eher gibt man es auch zurück. Die haben da eine Studie gemacht in ganz vielen unterschiedlichen Ländern mit insgesamt 17.000 Portemonnaies und haben das halt eben gecheckt. Und der Grund ist tatsächlich, je mehr Geld drin ist, desto mehr fühlt man sich dann auch wie ein Dieb und meint, das Ding wieder zurückgeben zu müssen. Ich weiß auch, also ich glaube, ich bleib dabei. Ich weiß nicht, ob es auf mich wirklich zutrifft. Und ich bleib auch dabei. Ich fühle mich irgendwie ein bisschen schlecht bei dem Gedanken, ja. We were gonna go to Paris. We were gonna get tattoos. Told my mama I would marry you. Started building a foundation. Me, you from the ground straight up. We built our wall so strong, no one got through. You tell me all the things I wanna hear. When I'm gone, you say you want me near. You look me in the eye, you say that we will stay for life. These feelings that we caught won't disappear. All the lies I heard, I loved you as my favorite. Known him since you've been at school. Told me I was overthinking like I do. He said I didn't need to worry. We'd get along cause he's so cool. Girl, you must have thought I was some kind of fool. Tell me all the things I wanna hear. When I'm gone, you say you want me near. You look me in the eye, you say that we will stay for life. Feelings that we caught won't disappear. All the lies I heard, I love you as my favorite. No goodbyes they hurt, I need to hear you say it. mit Benny Bauerdick. Can you even see what you're fighting for? Bloodlust in a holy war. Listen up, hear the patriot shout. Times are changing. In the end, the choice was clear. Take a shot in the face of fear. Fist up in the firing line. Times are changing. Do you believe that you can walk on water? Do you believe that you can win this fight tonight? Look at the sky, see a dying star. White lies, it's a man on fire. Making love with the devil hurts. Times are changing. A thin line, the whole truth. The far right, the left view. Breaking all those promises made. Mein Lieblingsplatz im Sektor ist auf der Bühne. Und genau dorthin holen wir ihn. Hey Sektor, hier ist alle Farben. Find 12. Dezember, Palladium, Köln. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Partyabend. Es wird auf jeden Fall super tanzbar. Alle Farben in den Sektor geholt von 1Live. Hands up for 1Live. Stauschau. Um 6:30 gibt es eine Meldung. Die A4 Aachen-Köln ist zwischen Dreieck Holmer und Kreuz Gremberg in beiden Richtungen wegen Brückenarbeiten gesperrt und zwar bis 10 Uhr. 1Live. Mit Benny Bauerdick. Na? 6:30, jemand durchgemacht? Hm? So wie zuletzt bei 1Live 3 Tage Wach in Gelsenkirchen, da gab es ja Party, Lesungen, Konzerte, unter anderem mit Lauf. Hier, live aus der Emmauskirche in Gelsenkirchen. Und bevor der da sein erstes Konzert überhaupt in einer Kirche gespielt hat, durften Fans wie Carina noch ein paar Selfies machen. Eigentlich wollte ich euch jetzt Carina spielen, wie sie das erzählt, jetzt. Er ist richtig lieb und total offen und geht auch total auf seine Fans ein und es ist auch gar nicht unangenehm, mit dem zu sprechen oder so. Man muss sich da gar nicht vorbereiten. Das geht ganz locker easy. Süß, oder? Also, liebe Carina, wir reden hier auch über das Fotomachen und Smalltalk mit Lauf und nicht über das Mathe-Abi, aber gut. Hier ist er jetzt auf jeden Fall, Lauf mit I'm So Tired für euch in 1Live. I'm so tired of the songs, tired of the songs, tired of the songs, tired of love. Just wanna go home, wanna go home, wanna go home, whoa. So tired of love songs, tired of love songs, tired of love songs, tired of love. Just wanna go home, wanna go home, wanna go home, whoa.

So get in the car. You can ride it wherever you want. Get inside it. You wanna steer, but I'm shifting gears. I'll take it from here. Oh yeah, yeah. And it goes like this. Take me by the tongue and I know you. Kiss me till you're drunk and I'll show you all the moves like Jagger. I've got the moves like Jagger. I've got the moves. Ist tatsächlich einfach schon 5 Jahre alt. Lily Wood and the Prick, Prayer in C im Robin Schulz Remix. Da ist er mit groß geworden, der Robin. Wirklich schon 5 Jahre her. Damals in 27 Ländern auf Platz 1. Ich weiß noch, ich bin damals meine Nachbarn in Siegen, da habe ich noch in Siegen gewohnt, den bin ich damit hart auf den Sack gegangen, fürchte ich. Meine Nachbarin kam irgendwann in den Flur und meinte so, ey Benny, kannst du bitte aufhören, immer und immer und immer wieder diesen einen Song so laut zu hören und bitte, tu mir einen Gefallen, sing nicht mit. Na, na, na, na, na, na, na, na. Tja, ich hatte auf einen ähnlichen Erfolg gehofft wie Robin Schulz. Der bleibt bis heute aus. Übrigens, Robin Schulz war ja die Woche auch bei 1Live 3 Tage wach. Jana aus Dortmund hat's hart gefeiert. Also ich bin hier gerade auf Robin Schulz Konzert und das ist einfach nur hergegangen. Ja, der ist so der Beste. Robin ist der Beste, das ist so geil. Robin, du hast es drauf. Schalke 04, 1Live, ihr seid die Besten. Cheap old town, thought a little bit of space would help us see it. Now I see it. On the bed and I close my eyes, think about those perfect nights in Phoenix. I still feel it, but there's no relief. It's weighing on me. It's taking its toll. It's not letting go. Damned if we do, damned if we don't. Sometimes I wonder if we do it all along. So what? And in 12 years' time, when we smile, when we think about us, hey, our timing is a mess, but that don't mean that it means less. And if we have to say goodbye because it's for the best, what are we gonna do with all this love? Yeah. It always save it for when it rains in LA. We need it. Oh, maybe we'll wake up one of these days. See, the biggest mistake we ever made was leaving. And I'm thinking, so what are we gonna do with all this love? And in 12 years' time, when we smile, when we

sucker for you. Sucker for you.